darum. Nicht als Lösung völlig klar. Hinterhältsein steht immer und geht auf seine Art den leichten Weg. Vielleicht dem Abgrund steht zu gegen, um ein Schritt vorher umzudrehen und dir die Zunge rauszuhören. Täglich lacht, dass die Seifenblasen platzen, ist ein wenig tragisch angebracht. Komm, lass uns mit Schwein speisen. Reiß dich schon, das geht mal ehrlich, dass uns draußen noch am besten schmeckt. Komm, lass uns mit Schwein speisen.